Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Das sind zwei Akteure gewesen, zwei Paradiesvögel, die Schwabing bunt gemacht haben. Der Anusch war halt ein knallharter Unternehmer, ein Geldmacher. Und der Temo war halt ein Träumer. Das war zu einer Zeit für Schwabing sehr wichtig, dass es neue Arten von Gastronomie gab. Das Ganze wurde einfach so ein bisschen international. Am Anfang war das wohl revolutionär, also dass die beiden da 0,nix da Dinge aus dem Boden gestampft haben. Unglaublich, unglaublich. Die waren eben die Jungs, die damals die ganze München beendet haben. Also mit den Ideen, was sie gehabt haben, waren die Trendsetter. Naja, sagen wir mal, die den Extremkommerz nach Schwabing gebracht haben, um natürlich, klar, um Kohle zu machen. Die haben da schwer Geld gescheffelt, aber haben das ja auch immer wieder reinvestiert. Timo wollte selber überhaupt kein Geld haben. Der hat auch zum Schluss von 300 D-Mark gelebt. Irre. Die waren beide sehr nett. Der Anusch war unnahbarer, während der Timo war eher schon so Mensch wie du und ich. Ich finde, dass es ganz toll war, dass diese zwei Brüder auftauchten. Die Sami-Brüder, Könige der Flower Power-Ära in Schwabing. Eine Magical Mystery Tour von Friedemann Bayer. München am 1. Juni 1967. Der iranische Schah Reza Pahlavi kommt auf seinem Staatsbesuch in der Bundesrepublik auch in der bayerischen Landeshauptstadt vorbei. Doch auf den Straßen wird er von lautstarken Demonstrationen gegen sein autoritäres Regime empfangen. Als der Fahrzeugkonvoi des persischen Staatsoberhaupts nach dem Empfang im Münchner Rathaus nachmittags wieder losfährt, fliegen rohe Eier gegen seine Limousine. Am folgenden Abend kommt es in Berlin zu schweren Ausschreitungen, bei denen der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wird. Das Land steht unter Schock. Und in Schwabing findet ein Straßenfest statt. Der 3. Juni 1967 ist ein warmer Frühsommertag in Schwabing. Ein Samstag. Der Wedekindplatz und die umliegenden Straßen sind für den Verkehr gesperrt. Hochradfahrer in historischen Kostümen sowie Feuerschlucker und Artisten erregen die Aufmerksamkeit einiger tausend Schaulustiger. Kaum beachtet wird ein Filmteam, das das Spektakel als Kulisse für eine Spielszene nutzt. In einem Hauseingang in der Ockhamstraße wartet auf einem Campinghocker die Hauptdarstellerin auf ihren Einsatz. Es ist die 22-jährige Uschi Glas bei den Dreharbeiten von »Zur Sache, Schätzchen«. Wo gehen wir eigentlich hin? Soll ich dir meine Filmproduktion zeigen? Filmproduktion? Ist besser als Kino. Wo ist denn die? Bei mir zu Hause. Aus dem Wedekindbrunnen sprudelt Limonade und abends wird in einem Wettbewerb der schmutzigste Gammler Münchens ermittelt, der in einer Blechwanne unter freiem Himmel öffentlich gebadet und anschließend neu eingekleidet wird. Zuletzt erhält er 100 Mark Startgeld für den Wiedereinstieg ins bürgerliche Leben. Die Wochenschau berichtet. Eine soziale Großtat vollbrachte München. Sie rief alle Gammler der Stadt nach Schwabing, um den dreckigsten von ihnen in die bürgerliche Gesellschaft zurückzurufen. Dreckig waren sie alle, doch nur für einen war das Bad gerichtet. Resozialisierung auf der Straße. Ein privater Geschäftsmann hatte die Reinigung bezahlt. Die Stadt München hofft, wenn sein Beispiel Schule macht, auf diese Weise das Gammlerproblem zu lösen. Der Massenauflauf lässt manchen Anwohner an die sommerlichen Krawalle denken, die wenige Jahre zuvor im Herzen Schwabings getobt hatten. Ein Vorgeschmack auf die Protestbewegung der späten 1960er Jahre. Doch an diesem 3. Juni 1967 finden die Krawalle in Berlin statt, geht es am Wedekindplatz völlig entspannt zu. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right. About the girl you love and hold her tight, so happy together. Anlass für das Straßenfest ist eine Lokaleröffnung. Kein Lokal im üblichen Sinne. Vielmehr eine Art Erlebnistempel im Stil französischer Brasserien mit viel Messing, gelben Glühbirnen, verspiegelten Wandflächen und eleganten Teppichböden. Ein Ort vielfältigen Konsums. Hier kann nicht nur gegessen und getrunken, sondern schon tagsüber getanzt und an kleinen Ständen gekauft werden. Parfümerieartikel, Schmuck oder Zeitungen. Ein Ort auch der Kommunikation. So etwas ist neu in München und bisher einmalig in der Bundesrepublik. Name der Lokalität: Drugstore. Inhaber: die Gebrüder Anusch und Timur Sami. In der kurzen Zeit ihres Wirkens, ab Mitte der 60er bis Anfang der 70er Jahre, schreiben Anusch und Timur Sami Schwabinger Lokalgeschichte. Sie gründen ein erfolgreiches Mietwagenunternehmen, dann im kurzen Abstand ein Dutzend gastronomischer Betriebe, darunter das Blow-Up, Deutschlands größte Disco, sowie die Città 2000 an der Leopoldstraße, ein progressiver Mix aus Vergnügungscenter und Shopping-Mall. Anfang 1970 bezeichnet die Boulevardpresse die beiden Brüder als Könige Schwabings. Ihr Imperium macht Millionen Umsätze. Doch wenige Monate später endet die Party jäh mit einem Absturz. Verglüht das Feuerwerk, das die Samis über Wahnmoching gezündet hatten. Die Geschichte vom Aufstieg und Fall der Sami-Brüder hätte sich nirgendwo passender als in Schwabing und zu keiner besseren Zeit als den späten 60er Jahren zutragen können. Beinahe zwangsläufig fanden Schauplatz und Protagonisten zueinander. München galt als heimliche Hauptstadt Deutschlands, auch und nicht zuletzt, was das Nachtleben anging. Eine Stadt, deren barocke Pracht und Lebensfreude ein Publikum anlockte, das der Tristesse vom Krieg gezeichneter Metropolen wie Köln, Frankfurt oder Berlin entkommen wollte. Ein überwiegend junges, ausgehfreudiges Publikum, offen für gastronomische Innovation. Die Samis waren selbst Teil der Klientel, die sie bedienten. Die Söhne eines in der Bundesrepublik lebenden iranischen Teppichhändlers und einer deutschen Mutter kamen in den 1950er Jahren mit Anfang 20 nach München. Dort eröffneten sie mit Hilfe des Vaters ein Teppichgeschäft in der Maxburg, das schnell florierte. Ihr Cousin Jahangir oder einfach Johnny Safari, der in München studierte, lud die Brüder regelmäßig in seine Wohnung ein, wo sie gemeinsam mit Freunden kochten. Die haben gesagt: Mensch, wenn ihr so gut kocht, warum macht ihr nicht ein Restaurant auf? Doppler, der Anusch, hat gesagt, dann machen wir das. Dann haben wir dann in München in der Friedrichstraße das erste Restaurant aufgemacht, Kasak. In einer umgebauten Wohnung bieten die Sami-Brüder kaukasische Küche, von der sie kaum eine Ahnung haben. Doch das exotische Flair des Lokals kommt an, häufig ist es ausgebucht. Gästen, die vor der Tür auf einen freien Tisch warten, geben die Brüder einen Aperitif aus. Anusch, der ältere der beiden Brüder und Geschäftsführer des Kasak, verfolgt bereits eine neue Geschäftsidee. Da hat er die erste Minicars in München aufgemacht. Die Minicars waren so Bestelltaxis, ganz einfache Fahrzeuge, so R4 vom Renault. Taxifahrer waren natürlich ein Dorn im Auge. Daran erinnert sich auch der Münchner Journalist und Klatschreporter Michael Gräter, Vorbild für den Baby Schimmerlos in Helmut Dietls Fernsehserie Kir Royal. Da gab es nachts die größten Kämpfe. Da fuhren die schwarzen Münchner Taxis, die machten Jagd auf diese roten Kleinwagen. Da fuhren so 6, 7 schwarze Taxis und nahmen denen in die Zange, weil die eben nur die Hälfte verlangten. Ja. Da war Krieg auf der Straße. Da haben wir viele Schlagzeilen gehabt, wenn wieder so eine Schlacht war. Ich kann mich noch an ein Foto erinnern. Ein Mini in der Mitte am Stachus umzingelt, von ungefähr 10 schwarzen Taxis. Mit seinen billigen Minicars brachte Anusch Sami zwar die Münchner Taxifahrer gegen sich auf, doch traf er damit genau den Bedarf eines jungen Publikums, das wenig Wert auf den Komfort behäbiger Mercedes-Limousinen legte, wenn es dafür zum Spottpreis und in flotten französischen Renaults chauffiert wurde. Timur Sami, der sich gegen die Dominanz des älteren Bruders im Kasak nicht durchsetzen kann, beschreitet erst einmal eigene Wege und eröffnet 1966 in der Kaiserstraße eine Art Konkurrenzunternehmen, die Datscha. Mithilfe eines prominenten Architekten wird eine alte Schwabinger Bürgervilla in ein rustikales russisches Landhaus verwandelt. Kellner in Kosakenkitteln und mit kahlgeschorenen Köpfen wie Telly Savalas servieren russische Spezialitäten oder was Temur Sami dafür hält. In Prozessionen werden flambierte Speisen durchs Lokal jongliert. Den Wodka können sich die Gäste selbst ausschenken. Dazu Michael Gräter. Das war für uns Münchner das erste Exotenlokal. In einer gemütlichen Straße, wo es ja noch so ein paar schöne Einzelhäuser gibt, ja, und da war das ja eines davon gleich am Anfang von der Leopoldstraße. Besser geht's nicht. Also, und dann ein Garten war ja da, schöner Garten, abends, wenn es Sommer war. Das haben die gut gerissen. Es ist ein frühes Stück Erlebnisgastronomie, das Temur Sami für Schwabing-Bummler in der Datscha inszeniert. Das Geschäft brummt. Über München hinaus wird die Datscha zum Begriff. Und noch etwas erfindet Temur Sami, um seine Gäste an die Datscha zu binden. Sie können sich Anteilscheine erwerben, mit denen sie am Erfolg des Lokals teilhaben. Das wurde dann so abgewickelt, 8% am Jahresende, oder man konnte dafür gratis essen und da waren es dann 13%. 8%, wenn ich es ausbezahlt haben wollte, 13%, wenn ich es abgegessen habe. Dann kommt das Jahr 1967, finden die ersten Anti-Vietnam-Kriegsdemonstrationen vor dem US-Konsulat in der Königinstraße statt, lungern Gammler aus aller Herren Länder vor dem Picknick Ecke Leopold-Einmüller-Straße, tauchen in Schwabing die ersten Flower Power People auf. If you're going to San Francisco. Mit Eröffnung des Drugstore im Sommer 1967 beginnt am Wedekindplatz eine neue Ära Münchner Gastronomie. Die Lokale in dieser Gegend Altschwabings heißen Käuzchen, bei Gisela oder Heuboden. Es sind typische Zeugen der Nachkriegszeit, in denen französische Chansons geträllert oder nach Dixieland getanzt wird. Ihr Äußeres vermittelt etwas Verborgenes, beinahe Konspiratives. Es sind Kellerkneipen dabei, manche, wie den Heuboden, erreicht man nur über eine steile Stiege. Die Schwabinger Sieben an der Feilitzstraße befindet sich, von außen kaum erkennbar, in einem barackenartigen Behelfsbau der Trümmerjahre und ist nur durch einen kargen Seiteneingang zu betreten. Kurz, die Kneipen Altschwabings glänzen durch Unauffälligkeit. Die Frauen des überwiegend studentischen Publikums tragen Bubikopf-Frisuren, Ringelpulli, hautenge, kurzgeschnittene Jeans und flache Slipper. Die Männer kragenlange, in die Stirn gekämmte Haare, Hornbrillen und Nietenhosen. Dies alles ändert sich mit dem Drugstore. Vor dessen Eröffnung befindet sich an der Ecke Feilitzsch-Siegesstraße der Hackelwirt. Eine schlichte Altmünchner Bierwirtschaft mit einem Saal für Gesellschaften und Versammlungen im ersten Stock. Boten Anush Samis Kasak und Temurs Datscha osteuropäisch-rustikale Folklore, so zieht mit dem Drugstore, dem ersten gemeinsamen Projekt der Brüder, ein Stück Weltmetropole in Altschwabing ein. Das Lokal ist die Kopie einer gleichnamigen Brasserie im Pariser Studentenviertel Saint-Germain, die sich die Samis genau angesehen haben. Auch Le Drugstore am Boulevard Saint-Germain bietet einen speziellen Mix aus Gastronomie, Einzelhandel und Vergnügen nahe der Universität Sorbonne. Heute ist das Pariser Vorbild, das Schwabinger Drugstore, längst der Filiale eines italienischen Modedesigners gewichen. Das Schwabinger Drugstore mit seinem poppigen Schriftzug, den Messingelementen, Spiegeln und Holzvertäfelungen ist vielen Einheimischen ein Dorn im Auge. Das beginnt schon mit dem Namen des Etablissements, der bei manchen Erziehungsberechtigten unbeabsichtigte Assoziationen auslöst. Jahangir Safari erinnert sich. Drugstore, Drogen, die Leute haben teilweise ihre Kinder gewarnt, gehen eigentlich nicht Drugstore, dort verkehren, was weiß ich da, Leute, die haben nachmittags angefangen, schon im ersten Stock bei der Diskothek im Drugstore. Auch das für Schwabing ungewohnte Erscheinungsbild des Drugstore stößt auf Widerspruch. Zum Beispiel der Siegel Sommer, der hat uns damals in die Pfanne gehauen. Wir haben in der Decke so gelbe Lichter gehabt. Gesagt, die haben die Spiegeleier anstelle auf dem Teller in der Decke. Bei denen ist alles verkehrt so ungefähr. Es war etwas Besonderes und deswegen haben die Leute das nicht gemocht. Das war nicht münchnerisch. Ob münchnerisch oder nicht, solche Kategorisierungen interessieren junge Schwabinggänger wenig. Sie stürmen das Drugstore, in dem zu Hochzeiten täglich bis zu 2000 Gäste ein- und ausgehen. Viele von ihnen tanzen auch in der im ersten Stock gelegenen Tagesdisco zu den aktuellen Hits von Procol Harum, den Equals oder den Tremolos. Da gab es einen DJ, der auch manchmal im Bademantel da saß, Michael Kromer. Das war der Start von Michael Kromer, dem späteren Koffermann. Die Haarlänge der jungen Männer überschreitet nun deutlich die Kragen ihrer Hemden, die häufig Blümchen gemustert sind. Umso kürzer die Röcke der Mädchen, die dem Eindruck nach nur noch Mini tragen. Darüber neonfarbene Ringelpullis in Giftgrün, Gelb und Orange. Jungs, die etwas auf sich halten, tragen zu bordeaux-roten College-Schuhen knallgelbe Socken. Es gibt also immer was zu schauen im Drugstore. Und die Schaulust lockt nach und nach auch ein bürgerliches Publikum an, das sich nicht nachsagen lassen möchte, rückständig zu sein. Michael Gräter. Es war ja auch ein guter Aufriss. Also da waren die Mädchen mit den kürzesten Röcken und der längsten Zeit. Die hatten immer Zeit. Schließlich kommen auch prominente Gäste. Angefangen von Maria Callas oder Jürgens oder Adamo oder Künstler, auch Politiker zum Beispiel, der Minister Imke. Alles, was Rang und Namen hat, im Drugstore waren alle da. Von Politik bis zur Show. Die haben mir gesagt, wir haben von Verbrecher bis zum Staatsanwalt, vom Arzt bis zum Patient, bekannte, unbekannte Leute, alles waren da. Sagt Johnny Safari. Die für das Drugstore charakteristische Mischung der Milieus könnte münchnerischer kaum sein. Safari wird von seinen Cousins die Betriebsleitung des Drugstore übertragen. Die Samis selbst stürmen bereits zu neuen Ufern. The beat goes on. The beat goes on. Am Elisabethplatz, circa 1,5 Kilometer Luftlinie vom Drugstore entfernt, liegt die Schauburg. Ein alter, leerstehender Filmpalast aus Uferzeiten, der dem Kinosterben der 1960er Jahre zum Opfer fiel. Nur 4 Monate nach Eröffnung des Drugstore zünden im Oktober 1967 die Sami-Brüder am Schwabinger Nachthimmel ihr nächstes Feuerwerk. Für knapp 1 Million Mark haben sie die alte Schauburg in Deutschlands größte Diskothek verwandelt. Das Blow-Up. Vom Eröffnungsabend berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. 5000 Kinder Schwabings drücken von außen gegen die Pforten des neuen Beton-Etablissements, dessen Vergnügungsmotto ihnen in einer monatelangen Werbekampagne vertraut geworden ist. Seid lieb zueinander. Kundschaft mit engelsanften Hippie-Gesichtern sprengt die Notausgänge auf, zerdrückt Brillengläser und Kellerfenster und überrennt die Kasse. Flower Power jetzt auf teutonisch. 3.500 sind schon drinnen, 1.000 mehr als die Polizei genehmigt. Behangen mit Glöckchen und Papierblumen schieben sie sich auf stufenlosen Trampelpfaden dem Zentrum der Transpiration entgegen. Diesmal ist sogar eine US-Wochenschau dabei. It's the hottest and most expensive happening center in West Germany. It's wild, it's way out, it's with it, it's got everything. Das Zentrum der Transpiration, von dem der Spiegel schreibt, ist ein Beatschuppen für offiziell 2000 Gäste. Das Erdgeschoss bedeckt eine Tanzfläche, die fast den gesamten Zuschauerraum des früheren Kinos ausfüllt. Ähnlich wie im New Yorker Guggenheim Museum schlängelt sich an den Außenwänden eine stufenlose Gangway empor und mündet in Balkons und Terrassen unterschiedlicher Ebenen, auf denen ebenfalls getanzt oder musiziert wird. Absolute Innovation, 250 Scheinwerfer beleuchten das Geschehen im Rhythmus der Musik. Michael Gräter. Das ist der Beginn gewesen der synchron gestalteten Lichtshows zu der Melodie »Das richtige Licht«. Die mussten ja einen riesen Raum mit Licht gestalten. Ja, das ist eine Lightshow gewesen. Im Moment in München gibt es keinen Laden, der so eine Lightshow hat. Der Filmregisseur Wolfgang Ettlich, damals 20, erinnert sich. Das waren Scheinwerferspiele, Lichtspiele, es war laut. Es war wie eine Galerie, ja. Die Menschen liefen von Stockwerk zu Stockwerk, konntest du so zum Kreis gehen, oben tanzen, runter gucken. In der Mitte war die große Tanzfläche, da spielten, sang man Musik und ja, das war einfach was Neues. Aber das Blow-Up ist nicht nur Großdisco und Vorläufer des ein Jahrzehnt später in New York eröffneten Studio 54. Anush Sami möchte sein neues Haus vielmehr als Action Center verstanden wissen. Heißt, die Gäste sollen nicht nur konsumieren, sondern zum Mitmachen animiert werden. Dies lässt sich Sami einiges kosten. So werden zum Eröffnungswochenende echte Hippies aus den USA nach München eingeflogen. Die Mitglieder eines Harley-Davidson-Clubs knattern mit ihren schweren Maschinen über die Gangway bis ins Obergeschoss. Magier treten auf. Auf einer der oben gelegenen Plattformen betätigen sich in einem Messingkäfig Go-Go-Girls als Vortänzerinnen. Mit bereitgestellter Farbe und Pinseln können die Gäste Wände selbst bemalen oder beschriften. Bei einem bestellten Happening schleudern Künstler literweise Farbe gegen ein Model. Doch trotz all dieser Angebote und Bemühungen, Samis Idee eines Mitmach-Vergnügungstempels zündet nicht. Das Partyvolk bleibt passiv. Einmal sehen, wie Ekstase geht, ätzt die Süddeutsche Zeitung über die Gäste, die allenfalls Jungamerika mimen würden. Und der Spiegel konstatiert, dass im vermeintlichen Actionhaus Blow-Up so gut wie nichts dem eigenen Antrieb des Publikums entspringt. Ein Publikum, das für Eintritt und Verzehrbon seine 6 Mark bezahlen und dann nur tun muss, als ob. Als wäre man plötzlich inbrünstiger Teilhaber einer anderswo entsprungenen Bewegung, einer anderswo empfundenen Trance. Ein Hippie, schnell zwischen Herweg und Heimweg. Als Ob-Art. Dass echte Ekstase im Blow-Up aufkommt, verhindert vielleicht zum einen seine schiere Größe. Zum anderen die Tatsache, dass das junge Partyvolk nicht wirklich unter sich ist. Auf den oben gelegenen Terrassen gibt es eine Tribüne, die besser betuchten älteren Gästen vorbehalten bleibt. Von dort aus können sie aus sicherer Entfernung das Treiben auf der Tanzfläche beobachten. Und im Olymp befindet sich ein spiegelverglaster VIP-Bereich für 100 Personen. Er ist dicht besetzt, als im Frühjahr 1968 Sammy Davis Jr. in Begleitung von Playboy-Chef Hugh Hefner in dessen schwarzen Privatjet aus Los Angeles kommt, um für eine Gage von $100.000 im Blow-Up aufzutreten. Zu diesem Anlass lässt sich sogar AZ-Herausgeber Werner Friedmann dort blicken. Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean. Ich habe den Friedmann noch nie in einer Diskothek gesehen. Er saß da und war ganz entzückt über den kleinen, schwarzen, frechen Sammy Davis Jr. Auch der damalige Student und Gelegenheits-DJ Wolfgang Ettlich erlebt die Entertainer-Legende im Blow-Up. Abgesehen davon, dass man neugierig war, man wusste natürlich, da kommt etwas ganz Neues aus der neuen Welt über den großen Ozean rüber. Ich weiß gar nicht, wie wir reingekommen sind. Auf alle Fälle standen wir da und sind da die Etagen abgelaufen und Sammy Davis sang. Und das war ja dann dieses New York-Feeling oder ich sag jetzt mal so Las Vegas oder wie immer auch. Ja. Las Vegas-mäßig fällt auch die Abholung von Sammy Davis Jr. am Münchner Flughafen Riem aus. Anush und Timur empfangen ihn wie einen Fürsten mit einer weißen Pferdekutsche. Eine Geste, die die Boulevardpresse als protzig kritisiert. Am Abend des großen Auftritts geht dann auch einiges schief. Jahangir Safari erinnert sich. An dem Abend haben wir ein Buffet aufgebaut gehabt. Da gab es einen Mann, Horror Charlie, der hat für uns plakatiert und da hat die Notausgänge aufgemacht und Leute mit ganz billigem Geld mit 50 Pfennig reingelassen. Und die haben unser ganzes Buffet, was wir aufgebaut hatten, für das Prominent, leer gegessen, leer getrunken. Als die Leute nachher nach der Show zum Buffet kamen, da war nichts mehr da. Das war auch etwas, wo er hinterher für uns dann schlechte Schlagzeilen gemacht hat. Ärger gibt es auch mit den Münchner Behörden über die unkonventionellen Werbemethoden der Sami-Brüder. Ob auf Laternenmasten, in Bussen oder Parkbänken, überall in Schwabing tauchen bunte, kreisrunde Aufkleber und Plakate mit dem floral-poppigen Schriftzug des Blow-Up auf. Verklebt hat sie im Auftrag von Timur Sami, der wegen seiner monströsen Physiognomie und des lückenhaften Gebisses Horror Charlie genannte Selbstdarsteller und Partyschreck Egon Kerestes. Wir haben sogar Probleme gehabt mit der Stadt wegen der Reinigung. Da haben Sie schon gesehen, überall die Blow-Up-Aufkleber. Damals gab es diese Wildplakaterei nicht so wie jetzt. Da war alles jetzt ein bisschen sauberer und man hat sofort gemerkt, woher diese Plakate stammen. Doch genau dies bezweckt Timur Sami, zuständig für die PR der Sami-Betriebe, der sich, um Aufmerksamkeit zu erregen, gerne über behördliche Auflagen hinwegsetzt. Timur war alles nicht so wichtig. Er hat gesagt, wir machen etwas, wo wir eben bekannt werden. Und bekannt sind die Sami-Betriebe in der Tat. Vor allem das Blow-Up und seine Live-Konzerte mehren seinen Ruf weit über München und sogar über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. In Deutschlands größtem Beatschuppen treten Popgrößen wie Pink Floyd, Yes, Julie Driscoll oder Jimi Hendrix auf. Vor allem junge Gäste und Zugereiste, aber auch viele Einheimische setzen Lokale wie das Drugstore oder Blow-Up mit Weltoffenheit und hippem Lebensgefühl gleich. Renate Knaub, Leadsängerin der legendären Münchner Krautrock-Gruppe Amondyl 2, erinnert sich. Es war mein Tanzwohnzimmer. Das war sensationell. Und eben diese Höhe und dieser Raum zum Tanzen, es war einfach genial. Und die haben ja dann, glaube ich, auch sogar so Themenabende gehabt. Also es lief ja Soul wie Pop wie alles. Aber es war natürlich heißer am heißesten, weil jeder trug die heißesten Minis, war ja die Vollblüte. Man hat da schon mal abgedanzt. Da bildeten sich Gruppen. Du fingst ja allein zu tanzen an und dann jointe der andere, dann kam der andere, bis es dann irgendwie so eine größere Gruppe war. Ich muss gestehen, man war ja zu der Zeit auch stoned. Ne? Also an Türsteher oder Gesichtskontrolle oder sowas kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube auch eher, dass das Ziel war, alle Schichten da reinzubringen. Und damals waren ja auch noch die Amis da. Von daher gesehen waren auch zum Teil sehr viele Schwarze da. Also gerade bei den Soul-Geschichten. Völlig schräge Mischung. Gäste des Blow-Up sind auch der Berliner Kommunarde Fritz Teufel und der spätere Anführer der Rote Armee-Fraktion Andreas Bader. Ihr Weggefährte der frühen Jahre, Rainer Langhans? Ja klar, weil die waren ja früher als ich hier in München, nicht? Fritz ging ja dann aus der Kommune raus und der Andreas, der war hier noch eine ganze Weile, bis der dann da nach Berlin ging. Und da sind die natürlich da reingegangen, klar. Da hat er noch eine ganz andere Rolle gespielt, da war er ja noch nicht der böse Mann. War so eine Randfigur der Kommunardenzeit. Und Rosi Rosi, die vor ihrem Oberbau eine Kiste hatte, und wenn man ein kleines Taschengeld ihr irgendwo reingesteckt hat, also es ist praktisch das erste Table-Dance-Girl gewesen, auch im Blow-Up. Da hat sie die Luke aufgemacht und dann sah man ihre Max und Moritz. Rainer Langhans Freundin, Deutschlands hipstes Fotomodell Uschi Obermeier, wird ebenfalls im Blow-Up gesichtet. Langhans selbst meidet den in seinen Augen total kommerziellen Hippie-Schuppen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich da nie drin war, weil da ging man gar nicht hin von unserer Ecke her, nicht? Abgesehen davon ist die Promi-Dichte im Blow-Up eher überschaubar. Johannes Prinz von Thurn und Taxis kommt gelegentlich vorbei. Ebenso der eine oder andere Münchner Lebekonsul. Schon auch mal ein Filmregisseur vom Rang eines Roman Polanski, der auf Durchreise in München die neueste Errungenschaft des Schwabinger Nachtlebens inspizieren möchte. Für Klatschkolumnist Michael Gräter gehört das Blow-Up nicht zu seinen bevorzugten Revieren. Da bin ich nicht hingegangen, um also den neuen Aufriss, den neuen Scoop zu erobern. Gut, als der Hugh Hefner dort reinging, war es klar, ja, da braucht ja nur abschreiben, was die Herrschaften machen, vor der Bühne, hinter der Bühne, im Garderobenraum und so weiter. Aber ansonsten war das also jetzt nicht unbedingt mein nächtliches Einzugsgebiet. Es war das Massenmecker. Und angesichts der herrschenden Phonstärke hat Greta das Blow-Up nicht gerade als besonders kommunikativ in Erinnerung. Wenn man sich nichts mehr zu sagen hatte, war das Blow-Up ein guter Platz. Man war also mit den Mädels unterwegs, aber man konnte staunen und schauen und auch ein bisschen über die Schultern der Begleiterin schauen. Achtzehn Monate nach Beginn ihres Drugstore und rund ein Jahr nach dem Blow-Up kündigen die Sami-Brüder Ende 1968 die Eröffnung einer weiteren Attraktion an. Der Standort nicht mehr in der Enge Altschwabings oder abseits der Amüsiermeile, sondern genau dort, an Münchens Leopoldstraße. Die Città 2000, eine Kombination aus Gastronomie, Einzelhandel und Kino, entsteht in einem Neubau Ecke Giselastraße. Hier brauchen die Samis keine Rücksicht auf Denkmalschutz und Anwohner zu nehmen. Die Erlebniswelt der Città versammelt auf 3 Etagen 22 Boutiquen unter einem Dach. Verschiedene Kneipen und Restaurants, einen Auto- und Spielsalon, ein ambitioniertes Schallplattengeschäft und im Erdgeschoss das Programmkino Cinemonde. Es ist das bisher größte und ehrgeizigste Projekt der Samis. Zu seinem Konzept sagt Anush Sami in einem Interview: Città ist ein Treffpunkt und ein Einkaufszentrum, wie jedes Kaufhaus, nur mit mehr Möglichkeiten. Und Bruder Timur ergänzt: Die Leute fühlen sich in der Città deshalb wohl, weil es meiner Meinung ist, ein Sex in der Luft ist. Die Atmosphäre ist sehr sexy. Sie können sich treffen, sie können das tun, was ihnen gerade Spaß macht. Und weil sie unter sich sind, gewissermaßen. Trotz winterlicher Temperaturen versammeln sich im Januar 1969 abermals Hunderte von Schaulustigen an der Leopoldstraße, um den Auftrieb der geladenen, mehr oder weniger prominenten Eröffnungsgäste zu bestaunen. Eine schottische Dudelsackgruppe zieht auf. Go-Go-Girls tanzen auf einer Freiluftbühne und verbrennen einen langen Zopf aus roter Holzwolle. Symbol des alten Schwabing. Auch wenn das Gebäude der Città 2000 von außen eher wie ein schlichtes Bürohaus wirken mag, innen tut sich eine Erlebniswelt auf, die durch ihre Kleinteiligkeit eine gelungene Mischung aus orientalischem Bazar und Flower-Power-Kaufhaus abgibt. Ein Labyrinth aus Durchgängen, Ministraßen, Ständen und Boutiquen, garniert mit psychedelischer Beleuchtung und Musik. Man konnte, schreibt der Schwabing-Kenner Christian Ertel, alles kaufen, was man brauchte, um es sich in seiner Philosophie gemütlich zu machen oder einfach um die Wohnung vollzustellen. Poster, Hippiehemden, Buddha-Figuren, Schmuck, Platten und vieles mehr. Draußen vor dem Haupteingang erhebt sich eine Art Wahrzeichen, mit dem die Samis dem Ort ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken. Dort platzieren sie, weit sichtbar, die Skulptur einer zum Himmel geöffneten, 3,5 Meter hohen goldenen Hand. Die Botschaft ist unmissverständlich. Diese goldene Hand, das ist der Goldfinger, nicht der Böse, der alles zu Gold macht, nicht? Also der unheimlich viel Geld macht. Nicht nur für Rainer Langhans ist die goldene Hand vor der Città 2000 das augenfällige Bekenntnis der Unternehmensphilosophie von Anush und Timur Sami. Weil sie eine massive, man kann fast sagen aggressive Geschäftspolitik betrieben haben. Und diese aggressive Geschäftspolitik, dass das alles so auf so Plastikpop, auf kommerzialisierter Pop gedreht wurde und wegging von diesem alten Schwabing mit seinen Jazz-Kneipen und auch die Szene-Kneipen in dem normalen Sinne, dass die eben wirklich verschwanden. Kneipen im normalen Sinne interessierten die Samis nicht. Es soll schon immer etwas Besonderes sein. Internationales Flair verströmen, wie sie es in London, Paris oder Amsterdam erleben. Ihre Betriebe folgen dem Konzept moderner Vergnügungsgastronomie, das neu und revolutionär ist in Deutschland. Ausgefallen auch die Preispolitik der Samis. Dazu ihr Cousin Johnny Safari. Wir haben alles sehr, sehr günstig verkauft. Also unsere Kaffeepreise, Essenspreise oder auch die Eintrittspreise fürs Blow-Up zum Beispiel, da war es sehr günstig. Die Leute konnten mit 2 Mark Eintrittskarte Getränke haben und dann sich da aufhalten, solange sie wollten. Wurde nicht ständig gefragt, ob die noch was wünschen oder so, wie in den normalen Tanzlokalen. Vielleicht als Reaktion auf die Kritik an der durch sie verursachten Internationalisierung Schwabings eröffnen die Samis 1969 auf der Leopoldstraße ein für sie völlig untypisches Lokal. Zur Brezen. Eine urbayerische Wirtschaft oder zumindest das, was die Brüder darunter verstehen. Die Münchner Presse fühlt sich eher an Disneyland erinnert und rät vom Besuch dieser künstlichen Borzen eher ab. Weitere Betriebe der Samis? Die Restaurants Bouillabaisse und Bodega Española. In Vorbereitung eine König-Ludwig-Pilzstube und die rustikale Beize Ochsenwilli. Gäste, die zwischen Drugstore, Blow-Up und Città pendeln wollen, nimmt gratis ein antiker Pariser Omnibus mit, der abends durch Schwabinger Straßen tuckert. Für manch Alteingesessenen ein befremdlicher Anblick. Anfang 1970 stehen Anush und Timur Sami auf dem Gipfel ihres Erfolgs. Sie besitzen 9 der deutschlandweit bekanntesten Münchner Gastronomiebetriebe. Weitere sind in Planung. Der Jahresumsatz ihres Imperiums wird im 2-stelligen Millionenbereich veranschlagt. Ein Foto zeigt die jungen Herrscher auf dem Siegestor. Die beiden sind, so scheint es, ganz oben angekommen. Binnen eines Jahres sind in den Tageszeitungen fast 1600 Artikel über die Brüder erschienen. Revoluzzer der Gastronomie nennt sie ein Blatt. Sie dürfen sich nicht nur als die Könige Schwabings fühlen, sondern gehören jenseits aller Geschmacksfragen zu den innovativsten und erfolgreichsten Unternehmern der Bundesrepublik. Dies hat sich auch bei Banken und Brauereien herumgesprochen. Zum Beispiel die bekannteste belgische Brauerei, die haben im Anusch einfach zu Blankoscheck gegeben, so ungefähr. Und dann gesagt, macht was ihr wollt, bloß mit unserem Namen. Macht da was auf, macht da was auf, nur mit unserem Namen. Bedenken seines Cousins und engsten Finanzberaters, der darauf drängt, das Tempo zu drosseln, möchte Anusch nicht hören. Ich habe mit dem Anusch immer diskutiert, habe gesagt, Anusch, unsere Unkosten sind sehr hoch. Und er hat gesagt, nein, wir müssen expandieren. Wir haben wenig Zeit, wir haben aber sehr viel vor. Die Expansionspläne führen weit über München hinaus. Die Città 2000 soll als Franchise-Modell auch in anderen deutschen, später europäischen Städten florieren. Vorgesehen sind zunächst 8 Städte, darunter Aachen, Berlin, Köln und Hamburg. Dafür gründen die Brüder gemeinsam mit der Stuttgarter Dinkelacker-Brauerei die Città 2000 International AG. Und sie erwerben an der spanischen Costa Paradiso, südlich von Alicante, ein 10 Millionen Quadratmeter Grundstück. Timur Sami träumt von einer Ferienkolonie für betuchte Hippies, nach Regeln des sanften Tourismus. Keine Autos, nur Elektrowagen und Pferdekutschen. Um der Überfremdung vorzubeugen, soll an dem 7 Kilometer langen Strandabschnitt ein echtes spanisches Dorf errichtet werden, in dem Einheimische von Dienstleistungen für die Gäste leben. Zur Einweihung von Samiland soll eine britische Rockband spielen. Anush Sami ist jetzt 35 Jahre alt. Sein Bruder Timur 31. Dann kommt der 6. März 1970. Anush fliegt mit einem Freund in den Skiurlaub nach St. Moritz. Beim Landeanflug seiner Privatmaschine streift er einen Hochspannungsmast und stürzt ab. Die Insassen sterben. Anush Sami hinterlässt Frau und 2 Kinder. Und seinen jüngeren Bruder Timur, der die Geschäfte nun alleine weiterführen muss. Er tut es so gut er kann. 2 Wochen nach dem Unfall signalisiert Timur auf einer Pressekonferenz, dass alles so erfolgreich weiterlaufen soll wie bisher. Neue Projekte werden angekündigt. Doch bald stellt sich heraus, er ist damit heillos überfordert. Die Sami-Brüder funktionierten als Team mit perfekter Arbeitsteilung. Anush kümmerte sich um die Finanzen und Organisation. Timur brachte die Ideen ein, tat Lokalitäten auf und stritt gerne mit den Behörden, über deren Auflagen er sich hinwegsetzte. Ohne den großen Bruder, den die Münchner Abendzeitung als das explosivste Hirn der westdeutschen Gastronomie würdigt, verliert Timur Sami rasch das Interesse am Geschick des Unternehmens. Äußeres Zeichen, er trennt sich von der Hälfte seiner Firmenanteile und gibt sie an 3 Mitarbeiter ab. Die Sami-Gruppe gehört ihm nur noch zu 25%. Nach dem Tod von Anush Sami wird aber vor allem offenbar, dass die Sami-Gruppe finanziell weit weniger gut dasteht, als es die famosen Umsatzmeldungen suggerierten. Von Verbindlichkeiten in Millionenhöhe ist plötzlich die Rede. Um die gemeinsamen Projekte realisieren zu können, hatte Anush Sami ein eigenes Finanzierungsmodell entwickelt. Sobald ein Lokal florierte, ließ er den Geschäftswert feststellen und bot 49% davon kapitalkräftigen Freunden als Kommanditanteile an. Mit den vereinnahmten Geldern sollte die Sammy-Gruppe weiter wachsen, ganz ohne Bankkredite. Doch weil diese Methode nicht genug Geld einbrachte, musste Arno Stoch bei Banken kurzfristige Kredite aufnehmen, die er in seinen Betrieben langfristig anlegte, in der Hoffnung auf schnellen Gewinn. Doch Arnoschs Umsatzerwartungen waren viel zu optimistisch. Vor allem aber, die hohen Umsatzzahlen standen in keinem Verhältnis zu den Gewinnen. Michael Greter. Die beiden haben meines Erachtens Gewinn mit Umsatz verwechselt. Denn sehr schnell gingen die Rechnungen nicht auf. Die Umsätze bewegten sich schon in Millionenhöhe, aber die erzielten 12 Millionen sind nicht gekommen, sind nur vielleicht 7,5 entstanden. Das fehlt halt. Dann kam Dinkelacker und hat die so ein bisschen aus dem Sumpf gezogen. Und der gesamte Zusammenbruch der zwei ungleichen Brüder kam also wirklich mit dem überraschenden Unglück. Die gastronomische Revolution frisst ihre Kinder. Nach dem Tod von Anush Sami stellt sich heraus, dass das Unternehmen 6 Millionen Mark Schulden hat. Zusätzlich unter Druck geraten Temur und Johnny Safari, der inzwischen die Geschäfte führt, als die Banken die Rückzahlung ihrer kurzfristigen Kredite einfordern. Johnny Safari, der 2 Wochen vor Anushs Tod zum Geschäftsführer der Sami GmbH ernannt wurde, erinnert sich. Als ich dann nachher mit der Tatsache konfrontiert wurde, wie viel Schulden wir haben, als erstes war das, dass wir die Betriebe praktisch dann verkleinern müssen. Haben mit dem Temur uns zusammengesetzt, der hat gesagt, okay, du bist der Geschäftsführer der GmbH, da musst du entscheiden. Da kam mein Bruder, der mit uns damals in Kasach zusammen war, und er hat dann eine Auffanggesellschaft gegründet mit den Banken, dass wir die Betriebe weiterführen und zu schauen, dass wir alles retten. Und bis Ende 1972 haben wir mit sehr viel Mühe die Schulden ein bisschen verkleinert. Aber trotzdem ist es Ende 1972 so, dass wir dann Insolvenz anmelden müssen. Prophetisch lesen sich die Sätze, die Sigi Sommer 3 Jahre zuvor in der Abendzeitung anlässlich der Eröffnung der Chita 2000 formulierte. Die Sami-Brüder, so schrieb Sommer 1969, haben Schwabing ein steinernes Herz eingepflanzt. Hoffentlich aber muss nicht eines Tages der böse Onkel Konkursverwalter einen Infarkt feststellen, weil es gar zu schnell geschlagen hat. Im Überlebenskampf des taumelnden Sami-Imperiums ist Temur Sami bald fehl am Platz. Als wäre nichts geschehen, entwickelt er immer neue Pläne für neue Projekte. Sanierungspläne interessieren ihn dagegen nicht. Er wird entmachtet und bezieht mit Freunden eine 180 Quadratmeter Wohnung an der Mauerkircher Straße 1. Dort gründet er eine Kommune. Er lässt alles weiß streichen und stattet die Räume mit weißen Flocati-Teppichen und weißen Bodenmatratzen aus. Temur selbst kleidet sich ebenfalls in Weiß. Er nimmt Drogen und verliert sich in immer neuen Ideen. Zu dieser Zeit lernt ihn das vielbeschäftigte Fotomodell Brigitte Streubel kennen, die ein Zimmer in der Kommune mietet. Die weiße Wohnung an der Tivoli-Brücke, das war also berühmt, berüchtigt auch. Also es kamen viele Leute hin. Ich habe, glaube ich, mit 4 Männern da gewohnt. Aber abends, bevor die Szene-Leute so in die Clubs gegangen sind, kamen die oft noch auf einen Joint oder auf einen Tee oder irgendwas vorbei. Die Adresse entwickelt sich schnell zu einem frequentierten Szenetreff. Ein eigens engagierter indischer Koch serviert makrobiotische Küche. Unter den regelmäßigen Gästen der weißen Wohnung befinden sich auch Streubels Kollegin Uschi Obermeier und ihr Freund Rainer Langhans. Und wir haben dann zusammen eben diese Idee entwickelt, dass wir das, was dort im Kleinen war, im Großen machen könnte. Und da Temo natürlich noch über gewisse Möglichkeiten da entsprechend verfügte, haben wir gesagt, machen wir doch aus dem Blow-up einen richtigen, guten Szenetreffpunkt. Das hat Temo gut gefunden und dann haben wir da eine Menge dazu überlegt und eingerichtet. Das ist dann leider Gottes eben doch wirklich zu einem Szenetreffpunkt geworden. Nämlich in Richtung Drogen und Drogenhandel, auch harte Drogen. Und die Polizei kam dann natürlich entsprechend. Und das Ganze ist also dann ganz schnell eigentlich auch durch diese vielen Razzien und so weiter kaputt gegangen. Statt Hektoliter Bier wie zu Blow-Up-Zeiten wird im sogenannten Weißen Haus nun Milch ausgeschenkt. Dazu Müsli verkauft und Räucherstäbchen, die Temur in großen Mengen in Amsterdam einkauft. Der Hippie-Treff am Elisabethplatz blieb aber auch aus anderem Grund nur Episode. Brigitte Streubel? Temur hatte überhaupt keinen Geschäftssinn, das war ihm auch völlig wurscht. Der sprudelte vor Ideen, was man alles machen könnte und wie das aussieht und wie man das gestalten könnte, aber woher das Geld kam oder wie das Ganze sich dann, das war einfach nicht sein Ding. Der hatte kein Interesse mehr, noch ein Lokal und noch ein Club und noch ein Cheater oder sowas aufzubauen, das war es eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, was er wirklich wollte dann zum Schluss. Nicht mal ein Jahr nach seiner Eröffnung wird das Weiße Haus Ende 1972 durch die Behörden geschlossen. Temur Sami driftet mehr und mehr in eine Wahnwelt ab. Durch seinen Drogenkonsum, was er gehabt hat, der war nicht mehr ganz da. Ich habe immer gesagt, der ist irgendwie nach oben, aber der ist auf der Rückfahrt, der ist im dritten Stock hängen geblieben, war nicht mehr auf der Boden der Wirklichkeit. Temur Sami ist schließlich gezwungen, einen Offenbarungseid zu leisten. Danach verlässt er München und vertauscht die Altbauetage an der Mauerkircher Straße mit einer Strandhütte an der Costa Paradiso. Dort, wo er einst ein 10 Millionen Quadratmeter Grundstück besaß, das er längst verloren hat. Er lebt von monatlich 300 Mark, die ihm seine Mutter aus Deutschland zukommen lässt, und stirbt 2004. Temur hat sich so weit zurückgezogen, weil ich glaube, keiner ihm mehr richtig zuhören wollte. Und wir hatten mal eine weiße Katze in der weißen Wohnung zusammen. Die haben wir mit nach Spanien genommen damals und die auch dort gelassen. Und aus der einen Katze sind, was ich gehört habe und von Fotos von Freunden gesehen habe, 40 Katzen geworden. Und ein Pferd hatte er wohl noch gehabt, mit dem er da wohl übers Land geritten ist. Und sonst gab es da nichts. Und heute? Heute erinnert nur noch das Drugstore am Wedekindplatz an das verflossene Flower-Power-Imperium der Sami-Brüder. Doch was alte Schwabinger vor fast einem halben Jahrhundert als fremd ablehnten, ist heute selbst zu einem der letzten Relikte Altschwabings geworden. Mittlerweile ist es so, dass Drugstore in München eine Institution geworden ist. Ich habe jetzt Gäste, die schon damals als Schüler hier reingekommen sind. Ich habe im Drugstore von ganz jungen Leuten bis ganz alten Gästen alles da. In Schwabing, wenn man an alte Zeiten denken will, geht man ins Drugstore, dann erlebt man etwas, was original von den 60er Jahren stammt, ohne jede Veränderung. Und es wird angenommen, eben weil das so alt ist, weil das so schön ist. Konstatiert Johnny Safari, Cousin von Anush und Temur Sami, der seit mittlerweile 47 Jahren das Drugstore leitet und durch schwere Zeiten geführt hat. Wo früher die Tagesdisco war, findet heute Schwabinger Kultur statt. Das Theater Heppel und Ettlich ist vor 4 Jahren von der Kaiserstraße in den ersten Stock des Drugstore an den Wedekindplatz gezogen, mitten ins Herz Altschwabings. Theaterleiter Wolfgang Ettlich. Wir sind jetzt hier angekommen, ja, in der Kaiserstraße, da sind die Stammgäste sozusagen hingegangen. Und hier kommen natürlich jetzt viele neue, laufen ja viele vorbei, kennen das zum Teil nicht und nee, es läuft gut jetzt. Und im Drugstore ist sehr populär bei jungen Leuten, weil es eben diesen alten Stil noch hat, da ist ja nichts geändert. Und ich habe immer zum Johnny gesagt, Johnny, lass das bloß so. Und Johnny lebt hier und der wird hier auch sterben. Der macht das so lange, bis er umfällt. Abgesehen davon, dass Anush und Temur Sami das Glück hatten, in der Aufbruchsphase der späten 1960er Jahre Münchens zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Abgesehen auch davon, dass sie, anders als die meisten ihrer Altersgenossen, einfach ihre Chancen ergriffen und in die Tat umsetzten. Was steckte hinter dieser rastlosen Dynamik? Was trieb die beiden Brüder an? Hierzu fällt Johnny Safari ein Erlebnis aus der gemeinsam verbrachten Kindheit im Norden Teherans ein. Mit unserer Pfeil und Bogen haben wir Robin Hood gespielt und haben Autos beschädigt. Und da ein Autofahrer hat uns verfolgt. Wir sind in eine Höhle in den Bergen, da war eine Frau drin. Man hat uns davor gewarnt, immer als Kinder, die ist eine Hexe, geht ja nicht rein. Und die einzige Zuflucht war eben diese Höhle. Und da war eine arme Frau, bloß keine Hexe. Und die hat uns einfach gut zugeredet und hat gesagt, macht sowas nicht und so. Und dann hat gesagt, wer ist denn eure Redesführer so ungefähr? Der Anusch war älter und hat gesagt, okay, Junge, du bist sehr clever, aus dir wird was Besonderes. Du bist sehr, sehr viel zu erreichen, aber du wirst jung sterben, pass auf dich auf. So um 30 herum wirst du schon sterben. Der Anusch hat gesagt, ich muss etwas verwirklichen, bevor ich sterbe. Das war Anusch sein Teil. Und der Temo hat darunter gelitten, dass der Anusch etwas vollbracht hatte, was er nicht gemacht hatte. Und er wollte immer etwas machen, wo etwas Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Schlusswort gehört Klaus Lemke. Seit vielen Jahren dokumentiert der Regisseur mit seinen Filmen das Lebensgefühl des jungen Schwabing, zu dessen dienstältesten Chronisten er inzwischen zählt. Als die Sami-Brüder 1967 das Drugstore eröffneten, drehte Lemke mit 48 Stunden bis Acapulco gerade seinen Debütfilm. Er kannte die Samis und ihre Läden und er hat den Aufstieg und Niedergang der Könige Schwabings und ihres Imperiums hautnah erlebt. Für Klaus Lemke war das Schicksal der Samis das Schicksal Schwabings, das Schicksal einer ganzen Generation. Die Sami Brothers waren die Quintessenz der Münchner 60er und 70er Jahre. Damals waren wir alle in dasselbe verliebt, in uns selbst. Und man konnte sogar mit der falschen Hand in die falsche Tasche greifen und trotzdem ging alles gut für uns und die Samis. Denn das ist auch die ganze verhohte Dramaturgie des Universums. Je besser einem etwas gefällt, je besser gefällt man sich selbst. Das waren die 70er Jahre. Und wir waren alle so geil drauf, dass wir dachten, wenn wir immer so weitermachen, würde uns früher oder später das Leben aus der Hand fressen. Und in den 80er Jahren haben wir dann festgestellt, dass wir leider in der Zwischenzeit zu Futter geworden waren. Das ist das eine. Das andere ist, gute Architekten, gute Bauherren kopieren. Geniale Architekten klauen. So wie Klenze Florenz ausgeplündert hat, um dann die Ludwigstraße zu bauen. So haben die Brothers gemeinsam die Kings Road ausgeplündert. Und daraus kam dann dieser bizarre Münchner Mix aus orientalischen Bazaar, Swinging London, und ein Hauch von Callgirl-Salon. Die Sami-Brüder, Könige der Flower-Power-Ära in Schwabing. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Es sprachen Werner Hertel, Susanne Schröder und Yaji Mai. Ton und Technik Winfried Messmer, Cordula Wanschura und Christiane Feutz. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014.